Er machte einen bösen Mund, lachte dann und erzählte weiter. Tietke hatte gewacht, weil das eine Fohlen krank war, und so konnte er sich bergen. Die anderen sind meist im Schlafe umgebracht. Alle Hunde lagen tot da. Die Tatanweiber werden ihnen Gift hingeworfen haben. Er schnitt von dem Brot, das er in der Hand hatte, ein Stück ab, steckte es in den Mund, stippte ein Stück Braten in die Salzdose und steckte es auch in den Mund. Und als er beides aufhatte, fuhr er fort. »Wir sind in der Nacht gleich losgeritten und haben von überall Hilfe geholt. Wir waren unser 80 und nüchtern und die Bluthunde knapp 30 und besoffen. Es ist keiner von ihnen am Leben geblieben. So circa 20 schossen und schlugen wir gleich tot, als sie über die Margitheide kamen und in das Düsterbruck wollten. Und die anderen, es waren 10 oder 11, die fingen wir lebendig und nahmen sie in das Bruch mit.« Er sah erst Harm und dann Tedel an, nickte mit dem Kopf und griente, und dann hielten wir Gericht über sie ab. Tietke musste bei jedem angeben, was damit gemacht werden sollte, weil er doch gewissermaßen darüber zu sagen hatte. Denn seiner Mutter, sie war schon über 80, hatten sie auch den Hals abgeschnitten. Alle haben sie geschrien wie die Wilden und gebetet und gebettelt haben sie, als es ihnen an den Schluck ging. Bis auf das eine Tatanfrauenzimmer, die Junge, die eigentlich ganz glatt aussah, und bis auf die gelbe Haut und das schwarze Haar, denn das war ein Biest und schimpfte bloß, als wir sie aufhingen, und biss um sich wie ein Fuchs, der im Eisen sitzt. Aber geholfen hat es ihr nichts, denn Tietke sagte, die hat Bruns Lütchenjungen mit dem Kopf gegen den Dössel geschlagen. Erst sollte die bloß nackig ausgezogen werden und durchgepeitscht, aber als wir das hörten, hingen wir sie zu alleroberst in die Eiche. Er lachte lustig. »Wie der olle Baum aussah, sage ich dir, als die 11 Geigenvögel dranhingen.« Uhlenvater sagte, »Das ist ja ordentlich, als wenn wir ein Mastjahr haben.« Und gelohnt hat es sich auch. Über 200 Dukaten hatten die Völker bei sich. Als sie mit dem Frühstücke fertig waren, brach Harm mit Tedel auf. Sie ritten erst nach Ödringen, da stand kein Haus mehr, alle Höfe waren ausgebrannt. »Ich habe es Ihnen ja vorausgesagt, dass es so kommen musste«, sagte der Bauer. »Aber schrecklich ist es doch, das schöne Dorf. Komm, ich kann das nicht mit ansehen. Und alle tot, alle. Hingstmann und Bruns und Eickhoffs und Bustelmann und Klausmutter auch. Wie oft hat sie mir nicht einen Apfel mitgegeben für Hermken, denn sie hatte ja einen Baum, so schöne Äpfel hatten wir alle nicht. Es ist zum Gott erbarmen.« Als sie vor dem Bruche waren, hielten sie und Tedel musste blasen. Es dauerte eine Viertelstunde, da kam Klaus Hennecke mit einem Knecht hinter den Büschen hervor. Beide hatten scharf gemacht und hatten ein wahres Ungetüm von einem Hund bei sich. Harm rief sie mit Namen an und da kamen sie näher, aber erst als sie dicht bei ihnen waren, sicherten sie ihre Büchsen und riefen den Hund an. Klaus freute sich aufrichtig, als er Harm sah. »Ich dachte, all, du wärst nicht mehr am Leben.« »Ja, hier hat sich allerlei geändert. Unser Vater ist tot und unsere Mutter ist ihm bald nachgefolgt. Das ist kein Leben für solche alte Leute, wie wir es jetzt im Bruche haben. Die Wölfe haben es besser. Ein paar von den Knechten sind schon ausgerückt und unter das Volk gegangen. Verdenken kann es ihnen auch keiner, denn wer will hier im Busch und Braken herumliegen und Rindenbrot und Wurzeln essen? An Fleisch mangelt es ja nicht, denn wir schießen und fangen so manchen Hirsch und manches wilde Schwein, aber ein Leben ist das nicht, so wie das jetzt ist. Man kommt auf ganz dummerhaftige Gedanken dabei. Mertens Vater hat sich all aufgehängt. Dem Wulfsbauer, dem das wilde Leben im Lande das Herz verhärtet hatte, zog sich dennoch die Brust zusammen, als er nach dem Peerhubsberge kam. »Du lieber Gott im Himmel, wie sehen die Leute aus«, dachte er, »und wohnen tun sie schlechter als Vieh.« Aus Fuhren und Placken hatten sie sich notdürftig Hütten gebaut und sie mit Reet und Risch bedeckt. Auf Heidstreu und Torfmoos schliefen sie und ihr Essgeschirr war aus Elernholz. Die Frauen waren alle blass und elend, keins der Kinder hatte rote Backen und dicke Beine und die Männer hatten Augen, so falsch wie die Buschkrater. Aber sie freuten sich doch alle, als sie die beiden ankommen sahen, denn es war doch wieder einmal eine Abwechslung in dem elenden Leben. Die großen Bauern, die Tedel bislang bloß von der Seite angesehen hatten, konnten ihn nicht genug ausfragen. Doch der Knecht, der in seinem ledernen Wams und den hohen Kremmstiefeln wie ein Kriegsmann aussah, gab nicht viel von sich. »Ja, was ist da viel zu erzählen? Wir haben so viel Elend gesehen, dass es nicht zu sagen ist. Stellenweise müssen sie Wachen vor die Kirchhilfe stellen, damit das verhungernde Volk nicht die Toten auffrisst. Vor Peine haben wir gesehen, wie ein Kerl gerädert wurde, der Kinder gestohlen hat, und die hat er dann geschlachtet und gebraten, und als wir durch Großgoltern kamen, waren gerade die Ligisten durchgezogen, und die hatten das ganze Dorf angesteckt und Feuer an den Kirchturm gelegt, so dass 33 Menschen, groß und klein, umgekommen sind. Meist schlugen wir uns auf eigene Kanne Bier durch, mitunter taten wir uns auch mit redlichen Bauern, die in den Wäldern lagen, zusammen und gingen gegen das Gesindel an. Im großen Freien haben wir in einer Stunde 48 Stück von der Welt gebracht. Aber der Hauptspaß war doch im Kahlenbergischen. Da waren wir unserer 300 und haben sie gehetzt wie der Hund den Hasen. Das war großartig, sage ich euch. Gerade wollte er weiter erzählen, da hörten sie es rufen, »Jeduch, Jeduch, Jeduch!« Die Bauern sprangen auf, ihre Augen wurden blank. »Pass auf, heute gibt es bei uns Hasenjagd!« So war es auch. Drewes aus Engensen hatte ansagen lassen, dass ein Zug der Waldsteiner 40 Mann stark unterwegs war. Alle, die abkommen könnten, sollten sofort zum Hingstberg kommen. »Kommst du mit?« fragten die anderen Harm. »Na ob«, sagte der und lachte, »der Mensch will doch auch einmal ein Vergnügen haben. Und Tedel bleibt auch nicht hier, das könnt ihr glauben. Der Junge kann treffen, sage ich euch.« Es waren über 150 Bauern und Knechte am Hengstberge zusammen, als der Wulfsbauer mit dem Knechte ankam. Sie standen aber nicht da und lachten und schwatzten, wie an jenem Tage, als die marode Brüder über den Wulfshof kamen. Sie sprachen leise miteinander und sahen mit schiefen Augen um sich. Sie waren auch nicht wie rechtliche Bauern anzusehen, sondern mehr wie Kriegsknechte und Wegelagerer. Alle hatten sie Büchsen in der Hand und Spieße über dem Rücken und zum wenigsten eine Pistole im Gürtel und einen Säbel oder einen langen Dolch. Die meisten trugen auch Bärte und sahen überhaupt wenig rechtschaffen aus, bis auf Drewes, der sich ganz trug wie vordem. Der Ödringer erschrak ordentlich, als der Engenser sich umdrehte und er ihm ins Gesicht sehen konnte. Das war ja ein alter Mann geworden. Ganz gelb war er im Gesicht und hatte eine Falte nach der anderen. »Nee«, sagte ein Bauer aus Wetmar, als Wulf ihn fragte, ob Drewes krank gewesen war. »Nee, krank war er nicht, aber er ist Wittmann geworden.« »Du hast sie ja gekannt, seine Christel, sie und ihr Maulwerk.« »Ja, das hat sie ja auch das Leben gekostet. Denn als ihr ein paar dänische Soldaten die Würste und die Schinken vom Wiem holten, machte sie ihnen eine solche Schande, dass der eine sie mit dem Säbel über den Dötz schlug, und das konnte sie nun doch nicht vertragen. Wir dachten alle, Drewes wird heilfroh sein, dass er sie los ist und sich eine junge und hübsche suchen. Wie man sich aber irren kann, 3 Wochen ist der Mann um 20 Jahre älter geworden. Es ist ein Jammer, und wir merken es auch, denn so wie früher legt er sich nicht mehr für das allgemeine Wohl ins Zeug. Die beste Kraft ist aus ihm raus. Er ist wie verregnetes Heu geworden. Das merkte Wulf, als Drewes an zu reden fing. Schon wie er so dastand, auf den dicken Schlebostock gestützt, sah man, dass er nicht mehr der Alte war. Was er sprach, hatte Hand und Fuß wie vordem. Aber es war doch nicht der alte Mut darin. 3. Schnitt war es, ohne Saft und Kraft.